Ich kann es selbst kaum fassen, ich hab es echt gemacht. Ich hab mich hingesetzt, geschrieben, manchmal echt gelacht. Ich hätte echt gedacht, dass es mich fertig macht, die ganze Scheiße aufzuschreiben, hat es aber echt gebracht. Sie sind jetzt raus aus meinem Kopf, die Dämonen, denn jahrelang wollten sie mich einfach nicht verschonen. Ich hab sie zu Papier gebracht und auf Vinyl gesperrt. Hört ihr, wie es schlägt, das so oft betrübte Herz? Ich wollte, dass das Album hier einfach nur persönlich bleibt, denn in letzter Zeit hat sie gelitten, die Persönlichkeit. Und ich hab mich dran gehalten, hab's nicht einmal übertrieben, mit diesem Tape die Vergangenheit mal überfliegen. Man kann erst weitermachen, wenn man abgeschlossen hat, wenn man alles das, was war, einfach abgeschossen hat. Niemals zurückblicken, einfach nur nach vorne sehen, sich nie wieder umdrehen und einfach nur nach vorne gehen. Alles, was gewesen ist, es ist jetzt abgehakt, es ist gesagt. Und es ist ein neuer Tag, ein neues Leben, verdammt. Ihr habt mich nicht geschafft, denn ich habe mir einen Labelnamen ausgedacht, einen Künstlernamen, und mit einem, der rappen kann, dann nur noch zusammen auf Beats wie andere auf Tabletten, Mann. Einen Produzent, dem der Rhythmus durch die Venen fließt, so wurde ich zuvor, der das Buch von Thomas Leben schließt. Und am Ende seines Lebens steht nun dieses Album hier. Thomas, kannst du mich hören? Ja, ich widme dieses Album dir. Dein Vater hat sein Track bekommen, ganz auf meine Weise. Klar, dasselbe gilt für all die Frauen, die zu dir so scheiße waren. Und auch all die Sorgen wurden auf dem Ding genannt. Bei all den Wichsern, all den Strichern wurde sich hier drauf bedankt. Ohne sie könnte ich nicht so ein Teil hier schreiben, mach. Und ich hab deiner Schwester auch gesagt, sie wird dein Teil bleiben. Deinem Bruder den Respekt gezollt, den er verdient hat. Erzählt, dass auch der letzte Mensch, dem du vertraut hast, nur gespielt hat. Hab ich was vergessen, Thomas? Verdammt, ich hoffe nicht, das Gute musst du suchen, doch das Schlechte findet dich. Sleepless nights, stormy days, I've got proof that people change over time. Pictures fade, all that's left of his empty brain. Okay, das war's. Kofferraum Marketing präsentiert Tour. Das Gute musst du suchen, das Schlechte findet dich. Produziert von Dani Kollapse, Hilfe von MCW. Das war's, so geht's zu Ende. Sag's ihm, Lirva. Come and take me away.